Erster, ich rief zu Gott in meiner Not. Er hörte mich. Zweiter, Gott, rette mich vor Menschen, die lügen. Sie sagen falsche Dinge. Dritter, was bekommst du für deine Lügen? Was bringt dir die falsche Zunge? Vierter, du bekommst scharfe Pfeile von Soldaten. Du bekommst auch heißes Feuer. Fünfter, ich bin traurig. Ich lebe weit weg bei Mesech und Kedar. Sechster, ich wohne schon zu lange hier. Die Menschen hier hassen den Frieden. Siebter, ich möchte Frieden haben. Aber wenn ich spreche, wollen sie kämpfen.